Die Schule der Diktatoren von Erich Kästner. Hörspielfassung von Helmut Peschina. Kabinett, Senat und Volk bitten ihren Präsidenten, den Neugestalter unseres Staates, sein schweres Amt auf Lebenszeit ausüben zu wollen. Freilich, seine Unersetzbarkeit, die wir als unwiederholbare Ehrung verstehen, ist eine Bürde ohne Grenzen. Wenn wir ihn, den einen, trotzdem bitten und bestürmen, so nur, weil ohne ihn Volk und Staat ohne Kopf und Hand wären. Deshalb wollen wir, das Volk, unsere allgemeine Bitte, den Artikel über ihre Unersetzbarkeit durch ihr Ja zu ratifizieren, in dem Ruf ausklingen lassen, der Staat, unser Staat sind Sie. Ich bin bekanntlich kein Freund vieler Worte. Ich ziehe es vor, Taten sprechen zu lassen. Die Welt weiß das. Ich habe nicht die Absicht, meinen Jargon zu wechseln. Die Freunde achten uns. Die Feinde fürchten uns. Das ist in unserem verfehlten Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit mehr. Nicht in den Staaten, nicht zwischen den Staaten. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. Nicht etwa, um unsere Macht zu beweisen, sondern um abgesprengte Teile unseres Volkes heimzuholen. In unserem Land herrschen endlich Ruhe und Einmütigkeit. Dazu bedurfte es keiner Überredung. Das Volk wurde überzeugt, aber noch gibt es vereinzelte Widersacher. Neinsager aus Profession und Verräter in fremdem Sold und Auftrag. Aber sie hocken in einem Mauseloch. Ein Schritt, ein Satz genügt und sie sitzen in der Falle. Mauseloch oder Mausefalle, die Leute haben die Wahl. Diese und keine andere. Die Arbeit wurde erst halb getan. Ganze Arbeit ist nötig. Wer soll sie leisten? Wer kann sie leisten? Verantwortung ist unteilbar. Pflichtgefühl kennt keine Grenzen. Gegen das Amt und die Ehre, zu denen man mich auf Lebenszeit verurteilt hat, gibt es vor Volk und Geschichte keine Berufungsinstanz. Ich danke also für die schwere Last, die man mir hier und heute aufbürdet. Ich nehme Amt, Ehre und Würde an. Kamal hat zum Glück nur einen Streifschuss, Frau Präsidentin. Eine belanglose Fleischwunde. Es besteht kein Grund zur ärztlichen Besorgnis. Na Gott sei Dank. Ich beglückwünsche Sie und uns. Na, ich muss schon sagen, Premier, so ein Attentatsversuch, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ich verordne Ihnen Bettruhe. Sie müssen sich schonen, Herr Präsident. Inspektor, bringen Sie das Mikrofon herein. Der Premierminister sollte kurz zur Menge sprechen, und zwar kurz und unmissverständlich. Wenn Sie meinen, Kriegsminister. Nein, nein, nicht Sie, Premier, ich. Ich werde kurz zur Menge sprechen. Geben Sie mir das Mikrofon, Inspektor. Hier spricht der Präsident. Mir ist nichts geschehen. Es ist nur ein Kratzer. Der Attentäter ist tot, nicht ich. Es sollte wohl so sein. Es wäre ja auch ein schlechter Witz gewesen, wenn ich meine Ernennung auf Lebenszeit nur eine Minute überlebt hätte. Schlechte Witze mag ich nicht. Immerhin, ich will meinem Glück nicht undankbar sein. anlässlich meines Geburtstages, meiner Ernennung, meiner Errettung, sowie im vollen Vertrauen auf die staatlichen Sicherungen, amnestiere ich hiermit 1000 politische Gefangene. Alles Nähere wird der Justizminister bekannt geben. Und nun, verstreut euch und geht nach Hause. Sie sind eine Seele von Mensch, Herr Präsident. Die Güte in Person. Pastor hätten Sie werden sollen. Milde nach einem Attentat macht immer Eindruck, meine Herren. Man dankt für die Belehrung. Stand von der Amnestie etwas im Manuskript? Das Attentat stand ja auch nicht auf Ihrem Wisch. Ich bin es nicht gewöhnt, dass man auf mich schießt, während ich auf einem Balkon stehe. Aber, meine Herren, seine Erregung ist begreiflich. Herr Präsident, ich gebe Ihnen nachher eine Injektion. Mit Wundfieber ist nicht zu spaßen. Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich komme dann zu Ihnen. Inspektor, schließen Sie die Balkontüren und begleiten Sie den Präsidenten in seine Gemächer. Man sollte den Kerl ohrfeigen. Es ist empörend. Als mein Mann noch lebte. Was war da, verehrte Frau Präsidentengattin? Die Repräsentationspflichten der letzten Monate waren für Frau Präsidentin sehr aufreibend. Wir sollten die hochverehrte Gattin unseres hochverehrten Herrn Präsidenten wieder einmal in die freie Natur schicken. Bravo, Doktor, ich möchte nach Nizza. Wir aber möchten das weniger, denn Nizza ist ein bisschen sehr weit. So viel Natur wie in einem Hotel in Nizza gibt es hierzulande auch. Ich attachiere Ihnen einen hübschen jungen Major von der Kriegsschule, dem man diesbezüglich nichts vorwerfen kann. Sie altes Ferkel, Sie... Als mein Mann noch lebte, hätten Sie mir so etwas nicht ins Gesicht gesagt. Nein, meine Beste, ins Gesicht nicht. Er hätte das, was von Ihrer Figur noch übrig geblieben ist, verkehrt aufhängen lassen. Sie Torso, Sie! Sicher, sicher, er hätte, aber mir riss es damals nur die Beine ab und ihm den Kopf. Diese nachgemachten Kerle. Diese seine Doppelgänger, mit denen ihr mich seither belästigt. Diese Hampelmänner. Das Staatsinteresse verlangte es, dass Ihr Mann seinen Tod überlebte. Welches Staatsinteresse? Hören Sie gut zu, Madame. Es war nicht ganz einfach, einen toten Diktator nachzumachen. Seine Frau hingegen, das dürfte erheblich leichter sein. Das ist doch wohl anzunehmen, meine Liebe. Schon gut, schon gut. Ich mache ja, was Sie verlangen. Sie lassen die Koffer packen und fahren zur Kur. Das Attentat hat Ihre Nerven angegriffen. Die Presse und die Leser haben ein Herz für dergleichen. Der junge Major reist in Ihrer Suite. Er wird Ihren Nerven gut tun. Außerdem hat er darauf zu achten, dass Sie keine Dummheiten machen. Außer mit ihm. Aber was wird mit dem Präsidenten? Ich bin seinetwegen sehr in Sorge. Wir werden uns seiner Genesung nicht weniger widmen als dem Wohl des Staates. Dabei verlasse ich mich ganz auf Sie, verehrter Herr Doktor. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ach, wie gerne würde ich wieder Stiefel besohlen. Warum sind Sie eigentlich nicht bei Ihrem Leisten geblieben? Das ergab sich ebenso, mein lieber Inspektor. Nach eurer glorreichen Revolution, als unsere Gewerkschaft aufgelöst wurde. Der Präsident kam ans Ruder und ich ins Gefängnis. Sagen Sie, der wievielte Abklatsch unseres Präsidenten bin ich eigentlich? Der dritte oder der vierte? Das spielt keine Rolle. Ja, Politik ist was sehr Schönes. Immerhin, im Gefängnis gab's Arbeit. Aber nach der Entlassung war es aus. Polizeiaufsicht, Drohbriefe, eingeschlagene Fenster, feige Freunde, schadenfrohe Nachbarn. Die Frau wurde krank. Tja, Politik ist was sehr Schönes. Als ich nicht mehr weiter wusste, lernte ich den Professor kennen. Ein Zufall, was? Und jetzt geht es der Frau und den Kindern gut. Sie leben bei meiner Schwiegermutter auf dem Land. Jeden Monat bekommen sie Geld und Post von mir aus Casablanca. Weil ich doch geflüchtet bin und in Casablanca eine Werkstatt mit 3 Gesellen habe. Sie schreiben mir schöne Briefe nach Casablanca. Sie hätten große Sehnsucht nach mir, aber ich sollte um Gottes Willen da bleiben. Achtung, Präsident, Ihr Arzt und die Minister kommen. So, mein lieber Präsident, wir verpassen Ihnen vorsichtshalber eine kleine Injektion. Krempeln Sie einen Ärmel hoch. So, gleich ist alles vorbei. Ist nur ein Kratzer, Herr Doktor, nichts weiter. Trotzdem, mein Bester, sicher ist sicher. Au! Sie wissen, Ihre rührende Improvisation auf dem Balkon war ein schwerer Verstoß gegen den von Ihnen beschworenen Gehorsam. Der Moment war richtig. Und die Amnestie war richtig. Ich kenne die Bevölkerung besser als Sie, Herr Premierminister. Außerdem freut mich die Sache. Sie waren ja wohl noch nicht im Gefängnis, aber ich... bevor ich Präsident wurde. Sie glauben doch wohl nicht wirklich, dass wir 1000 von diesen Subjekten auf die Straße lassen. Nein? Sie wollen nicht? Ich warne Sie. Die Welt wird sich sehr wundern, wenn Sie eine Verfügung Ihres Präsidenten hintertreiben. Er warnt uns. Was habe ich nur? Mir wird schwindelig. Sie sind ein zu dummer Mensch, mein lieber Ex-Präsident. Inspektor, ziehen Sie ihm den Rock an, es macht sich besser so. Sie sollten sich nicht so aufregen, mein lieber Präsident. Ich bekomme keine Luft mehr. Setzen Sie sich hin und halten Sie den Mund. Das ist gesünder für Sie. Wir müssen mit dem Professor ernsthaft reden. Dergleichen darf nie wieder vorkommen. Die ausländischen Diplomaten waren wie vor den Kopf gestoßen. Doktor, helfen Sie mir. Jedes Attentat macht den Präsidenten jünger und härter, so lautet unser Katechismus. Die Welt greift schon in die Taschen, noch ehe er etwas haben will. Wehe dem Esel, der uns dazwischen pfuscht. Man sollte seinem Nachfolger die Zunge herausschneiden und dem Bauch ein Tonband einnähen lassen. Noch lebe ich, meine Herren, noch lebe ich. Die Amnestie denke ich mir in großen Zügen folgendermaßen. Ich bin ganz Ohr. Wir entlassen natürlich nur für ein paar Tage aus verschiedenen Gefängnissen und Lagern 100 unserer zuverlässigsten Spitze, Aufnahmen für das Fernsehen, Interviews für Funk und Presse, über die nahrhafte Anstaltskost, die gute Behandlung, die vielseitige Gefängnisbibliothek und die zufriedenstellenden sanitären Verhältnisse. Aber das Lob nicht zu dick auftragen. Nach, sagen wir, 4 Tagen schicken wir die 100 Leute wieder in die Gefängnisse zurück. Natürlich keinen in das Gefängnis, aus dem er entlassen wurde. Was uns dieser Präsidenten abklatscht, dieser Idiot, für Scherereien macht. Haben Sie mir Gift gespritzt? Ja, mein Lieber, so ist es. Mörder! Ihr seid Mörder! Ungehorsam ist eine Krankheit, die hierzulande tödlich ausgeht. Eine Krankheit, die aber immer seltener wird. Jetzt nimmt es ein schnelles Ende mit ihm. Kommen Sie, Inspektor, schreiben Sie. Bulletin, Datum. Das empörende Attentat auf den Staatschef ist zum Glück des Landes glimpflich abgelaufen. Die Kugel streifte die rechte Gesichtshälfte unterhalb des Jochbeins. Die Wunde ist etwa 5 Zentimeter lang. Vorsichtsmaßnahmen wurden sofort ergriffen. Und das Geld... Das Geld dem Präsidenten Casablanca wurde vorsorglich strikte Bettruhe verordnet. In spätestens einer Woche wird er wieder den Staatsgeschäften nachgehen können. Der Leibarzt, Unterschrift. Der Leibarzt, Unterschrift. Dieses Bulletin geht sofort an den Pressechef des Innenministeriums weiter. Der soll alles Weitere veranlassen. Ihr Mörder! Ihr Mörder! Exitus. Wir können gehen. Inspektor, Sie bürgen dafür, dass sich der teure Entschlafene in Rauch und Wohlgefallen auflöst. Und dass niemand seine Abwesenheit bemerkt. Keiner außer Ihnen betritt diesen Raum. Ich lasse die Mahlzeiten für den Präsidenten im Vorzimmer abstellen, serviere sie hier und esse sie selber. Guten Appetit, mein Lieber. Guten Appetit. Es gibt 2 Sorten Männer. Die einen bestellen Champagner, weil er teuer ist, und die anderen, obwohl er teuer ist. Es soll auch Männer geben, denen Champagner viel zu teuer ist. Ich war immer in den feinsten Etablissements. Und jetzt sind wir staatlich angestelltes Haremsfleisch mit Beamtencharakter und Pensionsberechtigung. Weit haben wir es gebracht. Für wen strickst du eigentlich Handschuhe? Für den ohne Blinddarm. Er war Chauffeur bei der Staatsbank, genau wie mein Bruder. So etwas verbindet. Wie ist er hierher gekommen? Es muss mit einem Goldtransport zusammenhängen, ein Raubüberfall. Er spricht nicht gern darüber. Unser Schloss Belvedere ist die reinste Abfalltonne. Ungeschickte Bankräuber, Selbstmörder, denen der Strick riss, Geschäftsleute nach dem 3. Bankrott. Ja, für diesen Dreck hat unser Professor eine feine Nase. Und dazu ein 50 Frauenzimmer wie du und ich. Exemplare aus der erotischen Leihbibliothek. Billige Bettlektüre, damit die Bande nicht überschnappt. Zappelnde Wärmflaschen, sagtest du neulich. Das fand ich besonders hübsch. Sieh mal, wer da kommt. Störe ich Sie? Nein. Komm her und setz dich. Man hat mir Zimmer 6 zugewiesen. Es ist Ihnen doch recht? Es stand sowieso leer. Deine Vorgängerin gab vor 14 Tagen plötzlich ihren Geist auf. Ohne bis dahin einen besessen zu haben. Das war das Erstaunlichste an der Geschichte. Woran starb sie denn? An einem kräftigen Händedruck. Ich habe Zimmer 5 und hörte sie schreien. Dann brüllte ein Mann, dann war es aus mit ihr. Der Präsident? Hat der Präsident eine Frau erwirbt? Eifersucht ist eine heimtückische Krankheit. Aber wie kann der Präsident auf eine von Ihnen, das heißt auf eine von uns, eifersüchtig sein? Man weiß draußen ganz gut Bescheid, wie es hier zugeht. Dass er hier im Schloss einen Harem hat und fast täglich mit seinem gepanzerten Auto herkommt. Deswegen bin ich ja hier. Deswegen? Darf ich Sie um etwas bitten? Wenn er das nächste Mal da ist, könnten Sie ihm dann beibringen, dass auf Zimmer 6 eine Neue wohnt, ein hübsches junges Mädchen? Hübsch ist vielleicht nicht wahr, aber jung, das stimmt. Und warum hast du es so eilig? Ich muss ihn sprechen. Erzähl uns deine Geschichte. Wir schwärmen für Sittengemälde. Wie heißt du eigentlich? Stella. Mein Vater war Senator. Eines Tages ließ ihn ein hoher Staatsbeamter rufen und teilte ihm mit, dass er ihn aus politischen Gründen umgehend verhaften lassen werde. Es sei denn, ich würde als seine Vorleserin in sein Landhaus ziehen. Und du bist hin? Ja. Später kam mein Vater trotzdem ins Gefängnis. Ich bin dann geflohen. Ich wollte den Präsidenten sprechen. Man hat mich nicht vorgelassen. Nicht einmal der Leibarzt, den ich kenne, hat es ermöglichen können. Ich durfte aber bei seiner Schwester wohnen. Dort habe ich einen alten Herrn getroffen. Dem erzählte ich alles und er brachte mich hierher. Wie reizend von dem alten Herrn. Mein Vater sitzt nach wie vor im Gefängnis. Hör gut zu. Es gibt gar keinen Präsidenten. Der ist längst mausetot. Diese Geschichte ist doch erfunden. Wer setzt denn die Minister ab? Wer unterschreibt die Todesurteile? Und wer wird bei Attentaten verwundet? Das sind Papageien im Gehrock. Ungefähr so groß und breit wie der Präsident, bevor er krepierte. Zurzeit regiert der dritte Hampelmann. Es kann aber auch schon der vierte sein. Wir hier kennen sie auseinander. Der eine hat einen Leberfleck am rechten Schulterblatt, der andere eine Blinddarmnarbe, der dritte hat Hühneraugen. Hey Stella, wo willst du denn hin? Ich will fort von hier. Ich will hier raus. Beruhige dich. Von uns kommt keine wieder hier raus. Und wenn, dann mit den Füßen voran. Und nicht einmal dann. Das dort ist der alte Herr. Der nette alte Herr? Du bist ja eine Menschenkennerin. Solchen redseligen Senatorentöchtern muss man bei Zeiten einen ordentlichen Beruf verschaffen, der sie anderweitig ausfüllt. Wie ich sehe, haben sie sich mit ihren neuen Kolleginnen schon angefreundet. Das ist auch recht so, mein Kind. Sie werden von ihnen vieles, vieles lernen können und müssen. Es ist soweit. Keiner verlässt ihr Zimmer. Du, Stella, studierst die Hausordnung und die Strafen, mit denen hier Insubordination vergolten wird. Sollte dir der Präsident, den es nicht gibt, schon heute die Ehre erweisen, empfange ihn, wie es sich für eine gute Staatsbürgerin ziemt. Aber jetzt fort mit euch! Und warum besuchen Sie uns nie? Haben Sie es nie nötig, Herr Professor? Fort mit euch! Verschwindet! Nummer 4, Sie humpeln! Haben Sie das bei mir gelernt? Es sind die Hühneraugen, Herr Professor. Warum lässt du dir nicht von einem der Mädchen ein Seifenbad machen? Eigentlich habe ich etwas anderes vor. Ruhe Nummer 5. Und Nummer 6, der sich selber zum Witwer gemacht hat, scheint wieder auf Freiersfüßen zu sein. Falls Sie Ihre Erinnerungen auffrischen wollen, Zimmer Nummer 6 ist wieder belegt, aber wenn ich bitten darf, Vorsicht beim Streicheln der Halsgegend. Sie wissen, dass er jetzt nicht an Weiber denkt, Professor. Er hat keinen Willen mehr. Ein höchst bemitleidenswerter Zustand. Dürfen wir anderen uns verabschieden? Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Wie das liebe Vieh. Nein, noch schlimmer. Fort mit euch. Nun Nummer 7. Wie weit sind Sie mit der Rede unseres hochverehrten Präsidenten zur Eröffnung der Exportmesse? Das Statistische Amt hat unseren zweiten Brief noch nicht beantwortet. Unseren zweiten? Die Außenhandelsbilanz hätte sich für die Märchenstunde geeignet, nicht für Fachleute aus anderen Ländern. Ich habe selbstverständlich in Ihrem Namen um glaubwürdige Unterlagen gebeten. Übertreiben Sie Ihre Unentbehrlichkeit nicht, Nummer 7. Wir sehen uns dann später beim Unterricht. Er droht mir zu oft. Sogar er macht Fehler. Nummer 6. Bist du imstande, mir aufmerksam zuzuhören? Warum? Wir haben die Geburtstagsrede des Präsidenten im Radio gehört. Die Sätze nach dem Attentat, sie standen nicht im Manuskript. Die Amnestie war eine politische Dummheit. Unser braver Schuster dürfte somit seine halbjährige Regierungszeit beendet haben. Du wirst sehen, noch heute. Spätestens aber morgen wird das Triumvirat auftauchen und den nächsten Nachfolger bestimmen. Wahrscheinlich dich. Der Professor wird ihnen abraten. Er misstraut mir und er braucht mich. Vermutlich kommst du an die Reihe. Du bist, wie er es vorhin nannte, in einem bemitleidenswerten Zustande. Du glaubst, sie haben meine Frau absichtlich hierher geschleppt, damit ich sie umbringe? Es ging alles so rasch. Erst erkannte sie mich nicht wegen des Bartes. Als sie sich dann wie eine Hure angeboten hatte, da schlug ich zu. Und ich schrie ihr ins Gesicht, wer ich bin. Sie hielt ganz still, wie wenn es ihr recht gewesen wäre. Sie war Morphinistin geworden, nachdem sie dich verlassen hatte. Das Rauschgiftdezernat wird sie ihm zugespielt haben. Und als sie erst im Käfig saß, brauchte er nur noch zu warten. Auf ein paar Tage kam es ihm nicht an. Das werde ich ihm heimzahlen. Eines Tages, vielleicht. Aber jetzt zur Sache. Hier hast du die eine Hälfte einer alten römischen Münze. Falls du an die Regierung kommen solltest, gib dem Sohn des Präsidenten diese halbe Münze. Man wird euch bald bekannt machen. Schließlich bist du ja sein Vater. Gib sie ihm, während ihr euch die Hand reicht. Niemand darf es merken. Tu im Übrigen stets und aufs Haar genau, was die drei von dir verlangen. Und wenn sie nicht mich, sondern den vierten oder den fünften oder einen anderen von uns holen, gibst du dem dann die halbe Münze? Ich muss warten, bis du an die Reihe kommst. Die anderen sind nicht zuverlässig. Und wieso ist der Sohn des Präsidenten noch am Leben? Man braucht ihn und seine Mutter als Beweise für die Echtheit des Präsidenten. Die beiden sind dessen Legitimation. Schade, dass er nicht stirbt. Ein Glück, dass er lebt. Was hast du für Pläne? Du darfst sie nicht wissen, aber du sollst dabei helfen. Und warum soll ich ihm die halbe Münze geben? Er hat die andere Hälfte. Ich will bis auf Widerruf nicht gestört werden, verstanden? Meine Herren, ich freue mich, dass Sie mir wieder einmal die Ehre Ihres Besuches zuteil werden lassen. Man sieht einander zu selten. Wir sind zurzeit ziemlich beschäftigt. Ich habe Sie alle drei erwartet. Unser braver Schuster ist also gestorben. An den Folgen einer leichtsinnigen Amnestieerklärung. Die ärztliche Kunst versagte. Damit muss man immer rechnen. Wenn Sie wollen und es Ihre kostbare Zeit zulässt, können Sie dem Unterricht beiwohnen. Was heißt wir können? Wir werden, lieber Professor, wir werden. Professor, ich glaube, Sie haben sich nur versprochen. Sie können. Um ein Haar hätte er gesagt, Sie dürfen. Wie Sie sehen, Professor, nahm der Kriegsminister an Ihrer Formulierung Anstoß. Sie können, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Ironie vertrage ich nicht. Verstanden? Lieber Herr Doktor, Sie sollten unserem Kasernenhof-Choleriker eine Beruhigungsspritze geben. Aber bitte keine starke Dosis. Kriegsminister möchte ich nicht auch noch züchten. Kommandieren Sie, wen immer Sie wollen, aber nicht mich. Diese Schule war meine Idee. Ohne Sie könnten Sie jetzt in Ihrer hübschen Uniform hinterm Schalter Briefmarken verkaufen. Dass Sie stattdessen einer der modernsten Armeen befehligen, dass Ihnen die Waffenlieferanten Blankoschecks zustecken und dass Sie harmlose Senatorentöchter in die Geheimnisse der Liebe einweihen können, wenn es Ihre kostbare Zeit erlaubt, das alles verdanken Sie mir. Erinnern Sie sich gelegentlich daran. Wir haben miteinander auszukommen. Der Staat hat Platz für vier Männer. Streit wäre Selbstmord. Im Quartett. Gut, erledigt. Ist denn das kleine Luder schon eingetroffen? Vor einer Stunde. Ich werde mich mit ihr ein wenig unterhalten. Aber nur so lange, bis sie mich auf den Knien bittet, hier bleiben zu dürfen. Ihr Besuch im Pavillon widerspreche der Hausordnung. Schade, schade, Herr Oberlehrer. Zur Sache. Sie brauchen einen neuen Präsidenten, Exzellenz. Das ist im Augenblick wichtiger. Hier, sehen Sie sich diese Fotos an. Links sehen Sie den echten Präsidenten, rechts die erste Fälschung. Das ist der Kriminalinspektor, durch den er sich manchmal vertreten ließ. Ganz recht. Diese Ähnlichkeit ist frappierend. Ich lege jetzt den echten Präsidenten beiseite und konfrontiere den Kriminalinspektor mit dem Falsifikat Nummer 2. Bei diesem handelt es sich um den ersten Abiturienten Ihrer Anstalt, wenn ich nicht irre. Sie haben recht, den Damenfriseur. Er hing sehr an seinem Beruf und starb eines natürlichen Todes. Was es nicht alles gibt. Auch diese Ähnlichkeit ist frappierend. Ich lege nun den Kriminalinspektor beiseite und zeige Ihnen neben dem Friseur den gewerkschaftlich organisierten Schuster, der an seiner Amnestieerklärung erstickte. Diese Ähnlichkeit ist frappierend. Was lässt sich daraus schließen? Sehr einfach. Dass sich alle vier einander zum Verwechseln ähnlich sehen. Falsch. Sehen Sie, ich halte beispielsweise das Original neben den Schuster. Wie steht es jetzt mit der Ähnlichkeit? Es gibt Unterschiede. Zweierlei Kinnladen, auch die Schläfenpartie ist unterschiedlich. Sie haben recht, Doktor, tatsächlich. Der vorlaute Schuster hätte uns Kopf und Kragen kosten können. Meine Methoden, Menschen in Werkzeuge umzubauen, sind noch immer verbesserungsbedürftig. Doktor, Medizin und Chemie müssten die Pädagogik energischer unterstützen. Der dressierte Mensch genügt den Ansprüchen nicht mehr. Wozu haben wir staatliche Forschungsinstitute? Wir müssen ihn weiterentwickeln zur ferngesteuerten Maschine, die exakt funktioniert. Spendieren Sie uns lieber einen brauchbaren Herrscher. Es eilt. Er muss die Exportmesse eröffnen. Unser Devisenfonds sieht erbärmlich aus. Die Auslandsagenten fressen uns die Haare vom Kopf. Ich habe alles Nötige veranlasst. Die Erbfolge, die Hauptsache. In die engere Wahl kommen zwei der Kandidaten. Der eine, Nummer 7, ist sehr aufgeweckt. Er hilft mir seit einiger Zeit bei diesem und jenem. Die heutige Geburtstagsrede stammt von ihm. Ich beschwöre Sie, Professor, bloß keine Gescheiten. Ich würde ihn auch nicht gerne hergeben. Unter Ihrer Obhut ist er nützlich und unschädlich. Der andere? Nummer 6, er war schwierig, aus familiären Gründen. Aber nach Beseitigung dieser familiären Gründe scheint er mir der geeignetste Kandidat zu sein. Intelligenz? Nicht über dem Durchschnitt. Überdies hat er sich im Imitationskurs sehr gut bewährt. Besonders in der Phonetik. Auch seine Ähnlichkeit mit dem Schuster. Ich wollte nicht gestört werden. So? Man soll sie bis auf Weiteres nicht allein lassen. Sie wird sich an ihren neuen Beruf gewöhnen. Zeit bringt Rosen. Sie werden sich über Nummer 6 sicher ihre eigene Meinung bilden wollen. Was ist passiert? Ihre kleine Senatorentochter hat versucht, sich umzubringen. Das könnte ihr so passen. So einfach ist das Leben auch wieder nicht. Was haben Sie gegen Selbstmord? Selbstmord ist Sabotage. Mutwillige Zerstörung von Volkseigentum. Stellen Sie sich nur vor, Doktor, jeder Verzweifelte ginge hin und würde sich aufhängen. Ein schrecklicher Gedanke. Wen sollten Sie dann regieren? Ein Glück, dass auch die Kirche gegen den Selbstmord ist. Und dass wir das Konkordat unterschrieben haben. Nur, die Kirche hat populärere Argumente als wir. Nun erzähl schon. Lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Nein, jammert sie. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Wunderschön sah sie dabei aus. Schlanke Figur, aber alles da. Und an Ort und Stelle. Und dann? Mit dir hat man uns sehr hübsch angeschmiert, sag ich. Und komm her, du kleines Luder, du. Sagt sie darauf? Ich spring aus dem Fenster. Und ich gebe zur Antwort, wozu? Du wohnst doch im Parterre. Ruhe da hinten. Konzentriert euch. Erzähl weiter. Um ehrlich zu sein, wenn ein Mädchen nicht will, verliere ich die Lust. Ich gehe also zu Pauline. Die ist ja nie dagegen. Wir sind gerade dabei und da sagt die Pauline, Mensch, im Zimmer 6 ist es aber mächtig still. Ich erzähle Pauline die Geschichte und da ist sie auch schon aus dem Bett und drüben in Zimmer 6. Ich hinterdrein. Die Kleine baumelte am Fensterkreuz mit hochgezogenen Beinen, wie im Turnverein. Wir haben sie heruntergeschnitten, sie war noch warm. Ich denke, sie kommt über den Berg. Sie kommt über den Berg. Schön und gut, aber was weiter? Sind wir von der Bahnhofsmission? Das Zimmer 6 ist wie verhext. Die Furie wird abgekragelt, die neue hängt sich auf. Achtung! Immer wieder zum Schreien, dieser Anblick. Meine Meerschweinchen. Nummer 7, sind alle die Rede noch einmal durchgegangen? Jawohl, Herr Professor. Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen, die Sie sehr interessieren dürfte. Der Präsident ist heute kurz nach seiner Rede, die wir gehört und auf Band aufgenommen haben, verstorben. So erwächst uns die ehrenvolle Aufgabe, einen neuen Mann ins Palais zu entsenden. Blind gehorchen heißt ihr oberstes Gebot. Dass ihr Kollege sein beschworenes Versprechen vorübergehend vergaß, konnte seiner Amts- und Lebensdauer begreiflicherweise nicht zuträglich sein. Non scole sed morti, discimus. Das ist wohl Ihr neunmal kluger. Ganz recht, Nummer 7. Von Beruf? Lehrer. Warum sind Sie hier? Er hatte Missbehagen an der Kultur, Enttäuschung über den Lauf der Welt. Früher ging so einer ins Kloster. Und der andere Kandidat? Hier, die Nummer 6. Was waren Sie vorher? Sechster, man spricht mit Ihnen. Architekt. Warum sind Sie hier? Ein paar Unglücksfälle. Professor, wie wäre es mit einer kleinen Dressurprüfung? Einverstanden, am besten die heutige Rede. Wir haben Sie wochenlang exerziert. Auf die Bühne, Exzellenz, die anderen setzen. Hören Sie nun zuerst die Tonbandaufnahme der Staatsfeier. Ich bin bekanntlich kein Freund vieler Worte. Ich ziehe es vor, Taten sprechen zu lassen. Die Welt weiß das. Ich habe nicht die Absicht, meinen Jargon zu wechseln. So, Nummer 6. Nun sind Sie an der Reihe. Fahren Sie fort. Die Freunde achten uns. Die Feinde fürchten uns. Das ist in unserem verfehlten Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit mehr. Nicht in den Staaten, nicht zwischen den Staaten. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt, nicht etwa, um unsere Macht zu beweisen, sondern um abgesprengte Teile unseres Volkes heimzuholen. In unserem Land herrschen endlich Ruhe und Einmütigkeit. Dazu bedurfte es keiner Überredung. Das Volk wurde überzeugt. Genug, nun wieder das Tonband. Aber noch gibt es vereinzelte Widersacher. Neinsager aus Profession und Verräter in fremdem Sold und Auftrag. Aber sie hocken in einem Mauseloch. Ein Schritt, ein Satz genügt und sie sitzen in der Falle. Mauseloch oder Mausefalle, die Leute haben die Wahl. Diese und keine andere. Nun wieder Sie, Nummer 6. Die Arbeit wurde erst halb getan. Ganze Arbeit ist nötig. Wer soll sie leisten? Wer kann sie leisten? Verantwortung ist unteilbar. Pflichtgefühl kennt keine Grenzen. Gegen das Amt und die Ehre, zu denen man mich auf Lebenszeit verurteilt hat, gibt es vor Volk und Geschichte keine Berufungsinstanz. Gut, danke, das genügt. Nun wieder das Band. Ich danke also für die schwere Last, die man mir hier und heute aufbürdet. Ich nehme Amt, Ehre und Würde an. Was soll das? Jetzt fehlt nur noch, dass Ihr Papagei da auch noch an der rechten Wange blutet. Dann wäre ja die Illusion perfekt. Ärgern Sie sich nicht, Professor. Ihr Mann hat seine Sache ausgezeichnet gemacht. Was sagen Sie, Kriegsminister? Wir sollten es mit ihm versuchen. Glänzender Drill. Davon verstehe ich was. Meinen Respekt, Herr Lehrer. Sie hatten das Zeug zum Feldwebel. Nummer 6, packen Sie Ihren Koffer. Sie kommen mit uns. Machen Sie mir keine Schande, Nummer 6. Sie haben sich unter meiner Obhut sehr zu Ihrem Vorteil entwickelt. Zu Ihrem Vorteil? Die Monatsbeträge, die Ihre Frau Mutter aus Kapstadt erhält, werden, da Sie nun Ihr Amt antreten, verdoppelt werden. Aus Kapstadt? Er arbeitet dort in einem großen Baubüro. Schöne Gegend, Südafrika. Oh ja, meine Mutter spart fleißig. Im nächsten Jahr will sie mich besuchen. Raten Sie ihr weiterhin davon ab. Selbstverständlich, Herr Professor. Und vergessen Sie auch als Staatspräsident nicht, dass Sie zu gehorchen haben, im Interesse des Staatswohls. Und Ihrer Frau Mutter zuliebe. Frauen gibt es genug, aber man hat nur eine Mutter. Das dürfte sogar Architekten bekannt sein. Und vergessen Sie mich nicht, Nummer 6. Nein, Herr Professor. Es waren schöne Wochen mit dir, mein kleiner Major. Du hast mir gut getan. Doch nun müssen wir uns trennen. War es schlimm für dich, so eine alte Frau zu streicheln? Noch dazu auf höheren Befehl im Dienste des Staates. Soldaten müssen gehorchen, liebste Präsidentin. Noch dazu blind. Ich war nur gehorsam. Blind war ich nicht. So eine alte Frau. So alt. Erzähl mir nichts von jungen Mädchen. Wer von uns beiden, glaubst du, kennt sie besser? Es ist lange her, aber ich war selber eines. Du? Du nie. Das stand nur im Kalender. Es gibt angeborene Erfahrungen. Du hast nichts gewusst, hast aber alles gekannt und gekonnt. Dergleichen wurde früher verbrannt. Homer behauptet, Circe hätte die Männer in Schweine verwandelt. Dieser Märchenerzähler. Was gab es da zu verwandeln? Möchtest du mir das verraten, mein Kleiner? Immerhin, Odysseus blieb, wer er war. Ja, ein rechnendes Schwein. Genau wie mein Mann, der Präsident. Als wir heirateten, heiratete ich ihn. Direktor der Außenhandelsbank war er damals. Und dann? Er bekam Angst vor mir. Sein Körper wurde geizig. und ich ging auf Reisen. Während ich in Paris Kleider kaufte, wurde er Wirtschaftsminister. Immer haben sie ihn für einen Zahlenakrobaten gehalten und für sonst nichts. Dass er dann das wurde, was er geworden ist, als er an die Macht kam, das verstehe ich. Aber warum hat man ihn überhaupt in den Sattel gehoben? Man brauchte Auslandskredite, es ging nicht ohne ihn. Außerdem finanzierte er den Staatsstreich. Übrigens mit Staatsgeldern. Er hat also die Mörder aus der Brieftasche der Opfer bestochen. Das habe ich nicht gewusst. Vergiss es wieder. Einige, die es wussten und nicht vergessen konnten, sind in den besten Jahren gestorben. Dann lebst du nur noch aus Versehen. Versehen gibt es nicht. Mein Leben ist ihnen sehr viel wert. Sie hüten mich wie einen Talisman. Wer sind Sie? Leute, mein Kleiner. Ein paar Leute. Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Aber lieber nicht. Lieber nicht. Erzähl. Nein. Was gibt es? Ja. Der Regierungswagen ist da. Die gnädige Frau lässt bitten. Meine Liebe, der Inspektor bemüht sich persönlich. Sie sagen, lächle, man lächelt. Sie sagen, schlaf mit ihm, man schläft mit ihm. Sie sagen, verachte dich und man tut es. Solange wir gehorchen, haben Sie recht. Man verachtet Sie und sich. Sind Sie reisefertig, gnädige Frau? Nein, Herr Inspektor. Ich bin aber erstaunt, dass Sie auch meinen Sohn mitgenommen haben. Der Präsident fand es stilvoller, wenn du mit deinem Sohn zurückkommst, statt mit dem Major. Man könnte meinen Gemahl um sein Zartgefühl direkt beneiden. Der Präsident hat wie immer recht. Von Ihnen, Major, verabschiede ich mich noch später. Ich bin gleich fertig, Inspektor. Und ich, Inspektor, habe mit dem Herrn Major unter vier Augen zu reden. Es ist mir eine große Ehre, nach der Gattin des Präsidenten nun auch noch seinen Sohn kennenlernen zu dürfen. Halten Sie Ihren Zynismus für angebracht, Herr Major? Nur kein Streit, meine Herren. Privatgefühle sind Vorurteile. Ich erwarte Sie beide in der Halle. Vorsicht, Wände haben Ohren. Am Tage, bevor meine Mutter mit dir hierher fuhr, starb der Schuster. Noch vor einer Minute hätte mir deine Mutter beinahe eine Geschichte erzählt. Vom Präsidenten, ihrem Mann. Aber im letzten Augenblick hielt sie den Mund. Wird sie ihn das nächste Mal halten? Ich denke, du kennst sie besser. Vielleicht gibt es gar kein nächstes Mal. Stell dir vor, als ich nach dem Tod des Schusters dem neuen Präsidenten, also meinem neuen Vater, vorgestellt wurde, da drückte er mir eine halbe Münze in die Hand. Er brachte Grüße aus dem Schloss Belvedere. Das heißt also, dass Nummer 7 jetzt bereit ist. Und wir sind wir bereit. Der Kommandeur der 8. Panzerdivision wartet nur noch auf das Stichwort. Und nicht nur er. Der Hass ist mittlerweile sehr groß geworden. Beim Heer, bei der Flotte, beim Fliegerkorps. Aber auch im Senat und an der Universität. Und wenn unsere Aktion trotzdem fehlschlägt? Je mehr sich die Macht zuspitzt, umso leichter lässt sie sich beseitigen. Man braucht dann nur noch die Spitze abzubrechen. Das klingt sehr einfach. Es ist sehr einfach, mein Lieber. Man will das ganze Land haben? Also muss man die Hauptstadt erobern. Will man die Hauptstadt, muss man die Bahnhöfe, den Flugplatz, den Sender und die Hauptpost besetzen. Dazu genügt ein zuverlässiges Regiment. Morgen ist Nationalfeiertag. Da verliest der Präsident seine große Rede, Rückblick, Rechenschaftsbericht und so weiter. Das Kabinett, die Generäle, die Admirale, die gesamte Diplomatie und der Polizeigouverneur sind versammelt. Der Senat annulliert sich. Glück gehört dazu. Wir besetzen das Palais. Und der ganze bunte Jahrmarkt sitzt in der Falle. Dann holen wir den 7. Wir werden ihn schon früher brauchen. Er muss bei der Hand sein. Wozu besetzen wir das Rundfunkhaus? Damit er eine Ansprache hält. Wozu nehmen wir die Regierung gefangen? Damit er sie verurteilt. Aber wie holen wir ihn aus dem Belvedere heraus? Der Professor ist kein Stümper. Das lass meine Sorge sein. Er wird pünktlich vor das Mikrofon treten. Nummer 4 und Nummer 5 bleiben bei mir. Ihr beide, Nummer 8 und 9, könnt euch inzwischen eurem gebührenfreien Stoffwechsel hingeben. Vergesst aber nicht, dass die Rede übertragen wird. Also macht es kurz. Du kommandierst ja schon wieder, Alter. Gebührenfreier Stoffwechsel. Trag deine Nase nicht höher als deinen Kopf, Nummer 7. Sagt der Kleine, ich hätte leider keine Zeit. Sie soll sich keine Sorgen machen. Vielleicht fällt mir etwas ein, was sie auf andere Gedanken bringt. Deine Einfälle haben noch niemanden auf andere Gedanken gebracht. Nicht einmal ihn selber. Alte Ordnung ist mir lieber als neue Unordnung. Was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man nie. Diesbezüglich hat er recht. Uns geht es doch hier gut. Als Gegenleistung lassen wir uns Bärte wachsen und müssen uns ähnlich sein. Ist das zu viel verlangt? Manchmal wird einer abgeholt. Gelegentlich beißt einer ins Gras. Und? Das ist doch überall so. Betriebsunfälle kommen in jeder Branche vor. Wir führen hier ein Leben wie in einem Goldfischglas. Und deinetwegen, Nummer 7, sollen wir herausspringen? Da kommst du und willst die Welt verbessern. Woher weißt du denn so genau, wie unser Glück aussieht? Wie? Weißt du was? Unsere Ruhe wollen wir haben. Nichts als unsere Ruhe, zum Donnerwetter nochmal. So, und jetzt gehe ich zu der Kleinen. Komm mit mir, Nummer 9. Beeil dich, du bist gerade so schön in Schwung. Was er sagt, ist gar nicht so dumm. Wenn der Plan fehlschlägt, dann geht es uns an den Kragen. Das ist kein sehr baulicher Gedanke. Und wenn der Plan wirklich gelingt, was wird dann aus uns? Du, Nummer 7, machst dich zum Minister oder zum Senatspräsidenten oder zu einem Botschafter. Schön und gut, was der Mensch braucht, soll er haben. Aber wir, er, ich, all die anderen, keiner von uns kann zurück, woher er gekommen ist. Jeder hat seine Gründe, wie du weißt. Also, wohin mit uns? Fürs Erste weiß ich nur eines. Man wird mit euch einen Film drehen. Er wird im In- und Ausland sicher Aufsehen erregen und im Nachhinein unseren Putsch legitimieren. Ich verstehe. Die Vollbärte von Schloss Belvedere oder die Präsidentenfabrik. Der Professor und wir in vollem Betrieb und bei der Arbeit. Auch der Pavillon mit den Mädchen? Du Nummer 7 mit einer von ihnen in einer Liebesszene? Und wie steht es mit der Gage? Wenn wir zufrieden sind, werdet ihr auch zufrieden sein. Vielleicht mache ich ein Lokal auf. Das war schon immer mein Wunsch. Achtung, der Professor kommt. Meine Herren, unser Feiertag läuft wie am Schnürchen. Das ganze Land ist in festlicher Stimmung. In diesem Augenblick hat man sich im großen Palast versammelt. In einer Viertelstunde legt der Senat seine Befugnisse freiwillig in die Hände des Präsidenten zurück. Hoffentlich tritt der Präsident nicht hinterher auf den Balkon. Sonst benötigen Sie vielleicht in einer halben Stunde schon wieder einen neuen Präsidenten. Die wachsende Zahl der missglückten Anschläge lähmt die Attentatsfreudigkeit. Sie können eines ruhigen Lebensabends hier draußen so gut wie sicher sein. In 10 Minuten sind alle vollzählig hier im Schulsaal. Wir wollen uns gemeinsam die Übertragung der Nationalfeier anhören. Endlich, endlich, Professor! Da sind Sie ja! Warum suchen Sie mich? Und wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Chauffeur des Panzerwagens. Nein, der sind Sie nicht. Besser gesagt, die Vertretung. Ihre Papiere. Hier, bitte. Und wieso schickt der Inspektor den Wagen jetzt? Jetzt, während der Präsident bekanntlich der Nationalfeier beiwohnt? Ihre Fahrt grenzt ja an Unsinn! Da bin ich überfragt. Ich bin ja schließlich nur die Vertretung des Chauffeurs und nicht die Palastinspektion. Ich werde im Palast anrufen und mich erkundigen. Das werden Sie nicht. Halt, Professor, stehen bleiben und Hände hoch. Ist einer von euch dreien der 7? Als ich ihn kennenlernte, hatte er weniger Haare im Gesicht. Die Stunde ist gut gewählt, Herr Major. Der Palast und die übrigen Schlüsselpositionen dürften jetzt in unserer Hand sein. Panzer schnüren die Ausfallstraßen ab. Ich begleite Sie zum Rundfunk Nummer 7. Hatten Sie mit der Schlosswache Schwierigkeiten, Herr Major? Wir haben alles in unserer Hand. Die Mannschaft? Er hält ab sofort doppelten Sold. Doppelt hält besser. Eine meiner letzten Fragen. Wer sind Sie, Nummer 7? Es wird wohl Ihre letzte Frage sein, Professor. Sie wissen, vor etwa 2 Jahren fiel in London ein Mann aus einem Hotelfenster. Ein Immigrant. Ich erinnere mich, es war der Tribun. Ein sehr nützlicher Unglücksfall. Der Mann fiel aus dem 6. Stock mit dem Kopf voran auf das Pflaster. Und sehen Sie, Professor, hier steht er, Ihre Nummer 7. Mit einem neuen Kopf? Ihre Leute haben den falschen Mann aus dem Fenster geworfen. Genug jetzt! Auf die auswärtigen Mitarbeiter war niemals Verlass. Professor, es ist soweit. Stehen Sie still. Haben Sie Angst? Ich nicht, aber meine Knie. Lassen Sie ihn leben, Major. Auch die Hände zittern, höchst peinlich. Nun gut, ganz wie Sie wünschen, Nummer 7. Großmut ist Luxus. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Ihr beiden bleibt hier, wir kommen wieder. Auf den Professor passt einstweilen gut auf. Bringt ihn in den Pavillon. Kommen Sie. Es ist soweit. So sah sie aus, die blutige Komödie. Starb eine Marionette durch Mord, Attentat oder manchmal auch durch Krankheit, so holte man den nächsten Hampelmann, verhaftete weiter, folterte weiter und mordete weiter. Achtung, Achtung! Es spricht der Tribun. Ich bin mit dieser Stunde Chef der provisorischen Regierung. Alle politischen Gefangenen sind sofort in Freiheit zu setzen. Alle unter der Diktatur abgesetzten Beamten und alle Funktionäre der aufgelösten Parteien und Gewerkschaften mögen sich sofort zur Verfügung stellen. Meldet euch sofort im großen Palast. Achtung, Achtung, es spricht der Tribun. Der heutige Tag, der wie zum Hohn als Nationalfeiertag begonnen hat, ist nun tatsächlich zum Nationalfeiertag geworden. Es bedarf keiner Prophetengabe, schon jetzt zu wissen, dass unser Volk diesen Tag noch oft feiern wird. Achtung, Achtung, der Tribun hat gesprochen. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten, wir melden uns wieder. Der Tribun verlässt nun das Funkhaus und begibt sich im offenen Wagen zum großen Palast. Bleiben Sie an den Apparaten. Sie hören Ihren Tribun wieder aus dem großen Palast. Eins, zwei, Test. Eins, zwei. Die Verständigung ist gut, keine Nebengeräusche. Auch die Telefonleitung steht. Alles in Ordnung, Herr Kommandant. Danke. Ihre Angaben decken sich mit unseren Informationen, aber wir sind nicht über alles informiert. Meine Kenntnisse stehen Ihnen zur Verfügung. Es stört Sie hoffentlich nicht, dass ich Sie verachte. Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt? Treue und Dummheit sind nicht dasselbe. Treue? Wer wäre gern ein schlechter Mensch, noch dazu in den eigenen Augen? Ich diene dem, der die Macht hat. Das ist meine Pflicht. Seine Pflicht ist es, an der Macht zu bleiben. Büßt er sie ein, so bricht er die Treue. Der wievielten Regierung dienen Sie nun? Augenblicklich der dritten, Herr General. Meinen Glückwunsch. General, der Tribun fährt vor. Am Nebenportal, wie befohlen. Sehr gut, Major. Hallo? Hier der Stadtkommandant. Es ist soweit. Wie gesagt, von diesem Saal aus gibt es keine Direktübertragung. Ich wiederhole, keine Übertragung, verstanden? Sie machen nur Tonbandaufnahmen. Über die öffentliche Verwendbarkeit der Bänder entscheidet niemand außer mir, verstanden? In der Zwischenzeit senden Sie Marschmusik. Danke, Herr Oberleutnant. Was sollen eigentlich die Gefangenen im Hof? Es ist gut, seine Feinde um sich zu haben. Vor aller Welt soll dein Tribun die Urteile verlesen. Er ist nicht mein Tribun. Ich weiß es, aber er weiß es noch nicht. Wer hat die Urteile gefällt? Ein Standgericht. Er wird sie nicht verlesen. Damit würde er sein eigenes Urteil sprechen. Er glaubt wirklich, was er sagt. Und er sagt, was er glaubt. Lauter Todesurteile. Ich höre ihn kommen. Ist alles bereit, Major? Darf ich bekannt machen, der Herr Stadtkommandant. Sehr erfreut. Sie haben den Tunnel vom anderen Ende vorangetrieben. Ich danke Ihnen. Wir treffen uns nicht auf halbem Wege. Die unterirdische Arbeit war Ihr Anteil. Der Plan ist gelungen, die Macht hat sich inzwischen etabliert. Wann trifft das Flugzeug aus England ein? London verweigert die Ausreise ihrer Freunde. Wahrscheinlich nur vorläufig. Die Lage sei noch zu unübersichtlich, um jetzt schon die Immigranten einzufliegen, die auf ihrer Kabinettsliste stehen. Die Bevölkerung wartet auf die Bekanntgabe der Liste. Die Bevölkerung wartet. Hier ist die Liste. Ich kenne sie auswendig. Nein, Sie kennen sie nicht auswendig. Es waren Änderungen notwendig. Man kann keine Regierung proklamieren, deren Mitglieder im Exil festgehalten werden. Minister mit ausländischen Pässen sind indiskutabel. Das Volk nennt sie jetzt schon nachgemachte Engländer. Was fällt Ihnen ein? Solche Leute wagen Sie mir als Minister auf die Kabinettsliste zu setzen. Generäle, Luftmarschälle, Vizeadmirale, die jedem, der sie befördert, treu sind. Hier ist ein Durchschlag der Liste der neuen Minister. Und hier die Liste der ersten inhaftierten und zum Tode verurteilten Staatsverbrecher. Ein von mir bestelltes Standgericht hat die Fälle geprüft und die Urteile gesprochen. Sie werden nun als neuer Staatspräsident umgehend die Kabinettsliste und die Todesurteile verlesen. Major, sagen Sie mich an. Ich werde an die Öffentlichkeit gehen. Achtung, Achtung! Wir sind soeben im Palast eingetroffen. Die Fahrt hierher war ein Triumphzug. Ins Land der Furcht und Willkür werden Freiheit und Ordnung einkehren. Sie werden heimkehren wie der Tribun. Er tritt nun als der neue Staatspräsident an das Mikrofon. Das Wort hat der Staatspräsident. Liebe Landsleute, ich kam in diesen Palast, um euch das Kabinett der Freiheit bekannt zu geben. Eine stolze Liste ehrenhafter, erprobter Männer, die sich in Jahren der Verfolgung und Entbehrung unermüdlich auf jene Aufgaben vorbereitet haben, die ihnen heute feierlich überantwortet werden sollten. Stattdessen will mich ein General, den ich für meinen und euren Freund gehalten habe, dazu zwingen, ein Kabinett zu proklamieren, das aus einem Dutzend hoher Offiziere besteht. Aus Leuten, die noch heute Morgen der Diktatur dienten. Dies ist Verrat. Derselbe General hat mir 6 Todesurteile in die Hand gedrückt, die ich verlesen soll. Ein Standgericht hat sie unbefugterweise beschlossen. Es herrscht neue Willkür im Lande. Doch ich mache dabei nicht mit. Darum hört meinen Hilferuf, er gilt euch allen. Bewohner der Hauptstadt, kommt auf den großen Platz, kommt vor den Palast, kommt euch zu Hilfe! Genug jetzt! Ihre Predigt ist ins Leere gegangen. Dieses Tonband wird zur Gänze und auf der Stelle vernichtet. Herr Oberleutnant, Sie haften mir dafür. Nicht nur gelöscht, vernichtet! Und jetzt werde ich sprechen. Danke. Wache! Bringen Sie diesen Menschen, diese Nummer 7, von hier weg. Ab mit ihm. Und jetzt eine knappe Ansage an die Bevölkerung. Major? Achtung, Achtung. Wir befinden uns im Palast der Hauptstadt. Ihr bisheriger Kommandant, nun Ministerpräsident des Landes, hat das Wort. Liebe Landsleute, schon glaubten wir, die Ablösung der unerträglichen Schandregierung sei nicht nur gelungen, denn das ist sie, sondern wir hätten sie ohne nennenswerte Blutopfer erreichen können. Da trifft uns eben jetzt eine schwarze Nachricht mitten ins Herz. Der Mann, dem wir den Sieg der gerechten Sache an erster Stelle zu verdanken haben, der Mann, den ihr als Tribun kanntet und der nun als Staatspräsident von hier aus zu euch allen hätte sprechen sollen, dieser Mann wurde vor wenigen Minuten beim Betreten des Palastes hinterrücks erschossen. Die Schüsse aus dem Hinterhalt trafen ihn und die Freiheit. Die feigen Mörder sind entkommen. Wir kennen die Kreise, wo wir sie zu suchen haben, und wir werden sie finden. Deshalb erkläre ich hiermit als dezidierter Nachfolger bis auf Widerruf den Ausnahmezustand. Nähere Weisungen folgen noch heute über den Rundfunk. Lasst uns nun den großen Toten durch eine stille Gedenkminute ehren. Herr Oberleutnant, nach meiner Rede eine Minute Funkstille, dann der Trauermarsch. Wie? Ja, die Eroica. Sehr gut, dann etwas Eroica. Also, eine Minute Funkstille, dann Eroica. Danke. Ich lebe noch! Ich werde zum Volk sprechen! Kommandant, die Nummer 7 versucht zu fliehen. Lass ihn ruhig laufen, der große Platz ist leer und abgeriegelt. Kommandant, die Nummer 7, er ist soeben vom Balkon gestürzt. Er beugte sich zu weit über die Balkonbrüstung, ich wollte ihn halten, er verlor das Gleichgewicht und fiel in die Tiefe. Man muss seine Reste beseitigen. Der Major wird die Urteile verlesen. Arrangieren Sie bis dahin alles Erforderliche, Inspektor. Der Sturz vom Balkon wäre zu vermeiden gewesen. Beeilen Sie sich. Mich beschäftigt das Staatsbegräbnis. Der Tote dürfte nach dem Sturz nicht sonderlich dekorativ aussehen. Und? Unter den 6 Verurteilten befindet sich doch auch Nummer 6, sein Doppelgänger und Ebenbild. Dessen Leiche wäre für den gedachten Zweck wesentlich besser geeignet, da unversehrt. Details überlasse ich dem Fingerspitzengefühl meiner Mitarbeiter. Sehr wohl, Präsident, zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Herr Major, hier sind die Urteile des Standgerichtes zur Verlesung. Ich begrüße inzwischen die ausländischen Diplomaten. Die Herren warten im Lesesaal auf ihre Befreiung. Es war zu gefährlich, sie während des Staatsstreichs in ihre Botschaften zu entlassen. Ja? Wie? Wann wird meine Rede übertragen? Gut, danke. Die Rede wurde soeben gesendet. Jetzt herrscht Funkstille. Die Gedenkminute für den großen Toten. Danach folgt die Eroica. Eine hübsche Untermalung für mein Erscheinen im Kreise der Botschafter.